Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Inzwischen ging der 22. März vorüber. Wilhelm der Große war 100 Jahre alt geworden und sein Denkmal stand noch immer nicht im Volkspark. Die Interpellationen in der Stadtverordnetenversammlung nahmen kein Ende. Mehrmals waren unter schweren Kämpfen Nachtragskredite bewilligt und wieder überschritten worden. Der schwerste Schlag hatte die Gemeinde getroffen, als seine Majestät den höchstseligen Großvater als Fußgänger ablehnten und ein Reiterstandbild befahlen. Dietrich, von Ungeduld getrieben, ging des Öfteren am Abend in die Meisestraße, um sich vom Stand der Arbeiten zu überzeugen. Es war Mai und peinlich warm noch in der Dämmerung, aber auf dem leeren, neu angepflanzten Areal des Volksparkes ging ein Luftzug. Dietrich sann wieder einmal mit gereizten Gefühlen dem glänzenden Geschäft nach, das der Rittergutsbesitzer Herr von Quitzing hier gemacht hatte. Er hatte es bequem gehabt. Grundstücksgeschäfte waren kein Kunststück, wenn der Vetter Regierungspräsident war. Die Stadt musste ihm einfach das Ganze abnehmen für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und musste zahlen, was er verlangte. Da tauchten zwei Gestalten auf. Dietrich sah rechtzeitig, wer es war, und zog sich ins Gebüsch zurück. »Hier lässt sich atmen«, sagte der alte Buck. Sein Sohn erwiderte, »wenn einem hier nicht die Lust dazu vergeht. Sie haben 1,5 Millionen Schulden gemacht, um dieses Mülllager zu schaffen.« Und er zeigte auf den unfertigen Aufbau von steinernen Sockeln, Adlern, Rundbänken, Löwen, Tempeln und Figuren. Die Adler setzten flügelschlagend ihre Krallen in den noch leeren Sockel. Andere Exemplare nisteten wieder auf jenen, die Rundbänke symmetrisch unterbrechenden Tempeln. Dort holten aber auch Löwen zum Sprung aus, nach dem Vordergrund, wo ohnehin Aufregung genug herrschte durch flatternde Fahnen und heftig agierende Menschen. Napoleon III. In der geknickten Haltung von Wilhelms Höhe, die Rückwand des Sockels zierend, als Besiegter hinter dem Triumphwagen, war überdies immer in Gefahr, von einem Löwen angefallen zu werden, der gerade hinter ihm auf der Treppe des Monuments seinen schlimmsten Buckel machte. Wohingegen Bismarck und die anderen Paladine mitten im Tierkäfig wie zu Hause vom Fuß des Sockels mit allen Händen hinauflangten, um mit anzugreifen bei den Taten des noch abwesenden Herrschers. »Wer müsste nun dort oben einhersprengen?«, fragte Wolfgang Buck. Der Alte war nur ein Vorläufer. »Dies mystisch-heroische Spektakel wird nachher mit Ketten von uns abgesperrt sein, und wir werden zu gaffen haben.« Was von allem der Endzweck war, Theater und kein Gutes. Nach einer Weile, die Dämmerung graute, sagte der Vater, »Und du, mein Sohn, auch dir schien es einmal der Endzweck zu spielen.« »Wie meinem ganzen Geschlecht, mehr können wir nicht. Wir sollten uns leicht und klein nehmen heute. Es ist die sicherste Haltung angesichts der Zukunft. Und ich sage nicht, dass es mehr war als Eitelkeit, weshalb ich die Bühne wieder verlassen habe.« »Lächerlich, Vater. Ich bin gegangen, weil einmal, als ich spielte, ein Polizeipräsident geweint hatte. Aber bedenke auch, ob dies erträglich war. Feinheiten letzten Grades, Einsicht in Herzen, hohe Moral, Modernität des Intellektes und der Seele stelle ich für Menschen dar, die meinesgleichen scheinen, weil sie mir zuwinken und betroffene Gesichter haben. Nachher aber liefern sie Revolutionäre aus und schießen auf Streikende. Denn mein Polizeipräsident steht für alle.« Hier wandte Buck sich genau dem Busch zu, der Dietrich barg. »Kunst bleibt euch Kunst, und alles Ungestüm des Geistes rührt nie an euer Leben. Den Tag, an dem die Meister eurer Kultur dies begriffen hätten wie ich, würden sie euch, wie ich, allein lassen mit euren wilden Tieren.« Und er zeigte nach den Löwen und Adlern. Auch der Alte sah auf das Denkmal. Er sagte, »Sie sind sehr mächtig geworden. Aber durch ihre Macht ist in die Welt weder mehr Geist noch mehr Güte gekommen. Also war es umsonst. Auch wir waren scheinbar umsonst da.« Er blickte auf den Sohn. »Dennoch dürft ihr ihnen das Feld nicht lassen. Wolfgang seufzte schwer. Worauf hoffen, Vater? Sie hüten sich, die Dinge auf die Spitze zu treiben, wie jene Privilegierten vor der Revolution. Aus der Geschichte haben Sie leider Mäßigung gelernt. Ihre soziale Gesetzgebung baut vor und korrumpiert. Sie sättigt das Volk gerade so weit, dass es ihm sich nicht mehr verlohnt, ernstlich zu kämpfen um Brot, geschweige Freiheit. Wer zeugt noch gegen Sie? Da reckte der Alte sich auf, seine Stimme ward noch einmal klangvoll. Der Geist der Menschheit, sagte er. Und nach einer Pause, da der Junge den Kopf gesenkt hielt, du musst ihm glauben, mein Sohn. Wenn die Katastrophe, der Sie auszuweichen denken, vorüber sein wird, sei gewiss, die Menschheit wird das, worauf die erste Revolution folgte, nicht scham- und vernunftloser nennen als die Zustände, die die unseren waren. Er sagte leise wie aus der Ferne, der würde nicht gelebt haben, der nur in der Gegenwart lebte. Plötzlich schien es, als schwankte er. Der Sohn griff rasch hin und an seinem Arm zusammengesunken und stockenden Schrittes verschwand der Alte im Dunkel. Diederich aber, der auf anderen Wegen enteilte, hatte das Gefühl, aus einem bösen, wenn auch größtenteils unbegreiflichen Traum zu kommen, worin an den Grundlagen gerüttelt worden war. Und trotz dem Unwirklichen, das alles Gehörte an sich hatte, schien hier tiefer gerüttelt worden zu sein, als je der ihm bekannte Umsturz rüttelte. Dem einen dieser beiden waren die Tage gezählt, der andere hatte auch nicht viel vor sich, aber Diederich fühlte, es wäre besser gewesen, sie hätten einen gesunden Lärm im Lande geschlagen, als dass sie hier im Dunkeln diese Dinge flüsterten, die doch nur von Geist und Zukunft handelten. In der Gegenwart gab es freilich greifbarere Angelegenheiten. Gemeinsam mit dem Schöpfer des Denkmals entwarf Diederich das künstlerische Arrangement für die Feier der Enthüllung, wobei der Schöpfer mehr Entgegenkommen bewies, als man von ihm erwartet haben würde. Überhaupt kehrte er bis jetzt nur die guten Seiten seines Berufs hervor, nämlich Genie und vornehme Gesinnung, während er sich im Übrigen durchaus korrekt und geschäftstüchtig zeigte. Der junge Mann, ein Neffe des Bürgermeisters Dr. Scheffelweis, lieferte ein Beispiel dafür, dass es, veralteter Vorurteile ungeachtet, überall Anständigkeit gibt. Und dass noch kein Grund zum Verzweifeln ist, wenn ein junger Mensch für ein Brotstudium zu faul ist und Künstler wird. Als er das erste Mal von Berlin nach Netzig zurückkehrte, trug er noch eine Samtjacke und zog der Familie nur Unannehmlichkeiten zu. Aber bei seinem zweiten Besuch besaß er schon einen Zylinder. Und nicht lange, so ward er von seiner Majestät entdeckt und durfte für die Siegesallee das wohlgetroffene Bildnis des Markgrafen Hatto des Gewaltigen schaffen. Nebst den Bildnissen seiner beiden bedeutendsten Zeitgenossen, des Mönches Tassilo, der an einem Tage 100 Liter Bier trinken konnte, und des Ritters Klitzenzitz, der die Berliner Robotten lehrte, wenn sie ihn dann auch hängten. Auf die Verdienste des Ritters Klitzenzitz hatte seine Majestät den Oberbürgermeister noch besonders aufmerksam gemacht, was wieder günstig zurückgewirkt hatte auf die Karriere des Bildhauers. Man konnte nicht Zuvorkommenheit genug haben für einen Mann, auf dem ein unmittelbarer Strahl der Gnadensonne lag. Diederich stellte ihm sein Haus zur Verfügung. Er mietete ihm auch das Reitpferd, das der Künstler brauchte, um seine Kräfte spielen zu lassen, und welche Aussichten, als der berühmte Gast die ersten Zeichenversuche des kleinen Horst vielversprechend nannte. Diederich bestimmte stehenden Fußes Horst der Kunst, dieser so zeitgemäßen Laufbahn. Vulko, der keinen Sinn für die Kunst hatte und sich mit dem Günstling seiner Majestät nicht zu stellen wusste, bekam vom Denkmalskomitee die Ehrengabe von 2000 Mark, auf die er als Ehrenvorsitzender das Recht hatte. Die bei der Enthüllung zu haltende Festrede aber übertrug das Komitee seinem ordentlichen Vorsitzenden, dem geistigen Schöpfer des Denkmals und Begründer der nationalen Bewegung, die zu seiner Errichtung geführt hatte, Herrn Stadtverordneten Generaldirektor Dr. Hässling. Bravo! Diederich, bewegt und geschwellt, sah sich am Fuße neuer Erhöhungen. Der Oberpräsident selbst ward erwartet. Vor der Hohen Exzellenz sollte Diederich reden. Welche Folgen versprach das? Vulko freilich schickte sich an, sie zu hintertreiben. Gereizt, weil ausgeschaltet, weigerte er sich sogar, auf der Tribüne der offiziellen Damen auch Guste zuzulassen. Dietrich hatte dieser halb mit ihm einen Auftritt, der erregt verlief, aber ohne Ergebnis blieb. Heftig schnaufend kehrte er zu Guste heim. »Es bleibt dabei, du sollst keine offizielle Dame sein. Man wird ja sehen, wer offizieller ist, du oder er. Er soll dich noch bitten. Ich hab ihn Gott sei Dank nicht mehr nötig, aber er vielleicht mich.« Und so kam es. Denn als das nächste Heft der Woche erschien, was brachte es außer den gewohnten Kaiserbildern? Zwei Porträtaufnahmen, die eine den Schöpfer des Netziger Kaiser-Wilhelm-Denkmals darstellend, wie er gerade an seinem Werk den letzten Hammerschlag tat, die andere aber den Vorsitzenden des Komitees und seine Gattin, Dietrich samt Guste. Von Vulko nichts, was allgemein bemerkt und als Zeichen angesehen ward, dass seine Stellung erschüttert sei. Er selbst musste es fühlen, denn er tat Schritte, um doch noch in die Woche zu kommen. Er suchte Dietrich auf, aber Dietrich ließ sich verleugnen. Der Künstler seinerseits brauchte Ausflüchte. Da geschah es tatsächlich, dass Vulko auf der Straße an Guste herantrat. Die Geschichte mit dem Platz bei den offiziellen Damen sei ein Missverständnis. »Schön hat er gemacht, wie unser Männe«, berichtete Guste. »Aber nun gerade nicht«, entschied Dietrich. Und er nahm keinen Anstand, die Geschichte umherzuerzählen. »Soll man sich Zwang antun?«, sagte er zu Wolfgang Buck, »wo der Mann doch geliefert ist. Herr Oberst von Hafke gibt ihn auch schon auf.« Kühn setzte er hinzu, jetzt sieht er, es gibt noch andere Mächte. Vulko hat es zu seinem Schaden nicht verstanden, sich bei Zeiten den modernen Lebensbedingungen einer großzügigen Öffentlichkeit anzupassen, die dem heutigen Kurs ihren Stempel aufdrücken. Absolutismus, gemildert durch Reklamesucht, ergänzte Buck. Angesichts des Vulkowschen Niedergangs fand Dietrich jenen Grundstückshandel, der ihn selbst so sehr benachteiligt hatte, immer anstößiger. Seine Entrüstung nahm einen solchen Umfang an, dass der Besuch, den gerade jetzt der Reichstagsabgeordnete Fischer in Netzig machte, für Dietrich zur wahrhaft befreienden Gelegenheit ward. Parlamentarismus und Immunität hatten doch ihr Gutes, denn Napoleon Fischer stellte sich umgehend im Reichstag hin und enthüllte. Er enthüllte, ohne dass ihm das Geringste geschehen konnte, die Schiebungen des Regierungspräsidenten von Vulko in Netzig, seinen Riesengewinn am Grundstück des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, der nach Napoleon Fischers Behauptung von der Stadt erpresst war, und das Ehrengeschenk von angeblich 5000 Mark, dem er den Titel Schmiergeld gab. Der Zeitung zufolge bemächtigte sich hier der Volksvertreter ungeheure Erregung. Freilich galt sie nicht Vulko, sondern dem Enthüller. Wütend verlangte man Beweise und Zeugen. Dietrich zitterte, in der nächsten Zeile konnte sein Name kommen. Zum Glück kam er nicht. Napoleon Fischer blieb sich der Pflicht seines Amtes bewusst. Stattdessen redete der Minister. Er überließ den unerhörten, leider unter dem Schutze der Immunität begangenen Angriff auf einen Abwesenden, der sich nicht verteidigen konnte, dem Urteil des Hauses. Das Haus urteilte, indem es dem Herrn Minister Beifall klatschte. Parlamentarisch war der Fall erledigt. Es erübrigte nur noch, dass auch die Presse ihren Abscheu äußerte und, soweit sie nicht einwandfrei gesinnt war, ganz leicht dabei mit dem Auge zwinkerte. Mehrere sozialdemokratische Blätter, die die Vorsicht außer Acht gelassen hatten, mussten ihren verantwortlichen Redakteur den Gerichten ausliefern, so auch die Netziger Volksstimme. Dietrich benutzte diesen Anlass, um zwischen sich und denen, die an dem Herrn Regierungspräsidenten hatten zweifeln können, glatt das Tischtuch zu zerschneiden. Er und Guste machten Besuch bei Vulkos. »Ich weiß aus erster Quelle«, sagte er nachher, »dem Mann ist die größte Zukunft gewiss. Er war neulich auf der Jagd mit Majestät und hat einen großartigen Witz gerissen.« 8 Tage später brachte die Woche ein ganzseitiges Bildnis. Glatze und Bart auf der einen Hälfte, ein Bauch auf der anderen. Und dazu die Unterschrift »Regierungspräsident von Vulko, der geistige Schöpfer des Netziger Kaiser-Wilhelm-Denkmals«, gegen den kürzlich ein allgemein als empörend empfundener Angriff im Reichstag erfolgte und dessen Ernennung zum Oberpräsidenten bevorsteht. Das Bild des Generaldirektors Hässling mit Frau hatte nur eine Viertelseite eingenommen. Dietrich überzeugte sich, dass der gebührende Abstand wiederhergestellt war. Die Macht blieb, auch unter den modernen Lebensbedingungen einer großzügigen Öffentlichkeit, unangreifbar wie je, was ihn trotz allem tief befriedigte. Er ward hierdurch innerlich auf das Günstigste vorbereitet für seine Festrede. Sie war entstanden in den ehrgeizigen Gesichten vom Schlaf gemiedener Nächte und bei regem Gedankenaustausch mit Wolfgang Buck und besonders mit Gretchen Zillig, die für die Größe des kommenden Ereignisses ein merkwürdig klares Verständnis zeigte. Am Schicksalstage, als Diederich, das Herz klopfend gegen die Niederschrift seiner Rede, um 22:30 mit seiner Gattin beim Festplatz anfuhr, bot der Platz einen noch wenig belebten, aber umso besser geordneten Anblick. Vor allem der Militärkordon war schon gezogen. Und gelangte man auch nur nach Gewährung aller Garantien hindurch, so lag doch eben hierin eine feierliche Erhebung angesichts des nicht privilegierten Volkes, das hinter unseren Soldaten und am Fuß einer großen schwarzen Brandmauer in der Sonne die schwitzenden Hälse reckte. Die Tribünen, links und rechts von den langen weißen Tüchern, hinter denen man Wilhelm den Großen vermuten durfte, empfingen den Schatten ihrer Zeltdächer sowie zahlreicher Fahnen. Links die Herren Offiziere waren, wie Diederich feststellte, durch ihre ins Blut übergegangene Disziplin befähigt, sich und ihre Damen ohne fremde Hilfe einzurichten. Alle Stränge der polizeilichen Überwachung war nach rechts verlegt, wo das Zivil sich um die Sitze balgte. Auch Guste gab sich nicht zufrieden mit dem ihren. Einzig das offizielle Festzelt gegenüber dem Denkmal schien ihr würdig, sie aufzunehmen. Sie war eine offizielle Dame. Vulko hatte es anerkannt. Diederich musste hin mit ihr, wenn er kein Feigling war, aber natürlich ward sein tollkühner Angriff so nachdrücklich zurückgewiesen, wie er es vorausgesehen hatte. Der Form wegen, und damit Guste nicht an ihm zweifelte, verwahrte er sich gegen den Ton des Polizeileutnants und wäre beinahe verhaftet worden. Sein Kronenorden 4. Klasse, seine schwarz-weiß-rote Schärpe und die Rede, die er vorzeigte, retteten ihn gerade noch, konnten aber keineswegs weder vor der Welt noch vor ihm selbst als vollwertiger Ersatz gelten für die Uniform. Sie, die einzige wirkliche Ehre, gebrach ihm nun einmal. Und Diederich musste auch hier wieder bemerken, dass man ohne Uniform, trotz sonstiger Erstklassigkeit, doch mit schlechtem Gewissen durchs Leben ging. Im Zustand der Auflösung trat das Ehepaar Hässling seinen allseitig bemerkten Rückzug an. Guste bläulich geschwollen in ihren Federn, Spitzen und Brillanten. Diederich schnaufend und nach Kräften den Bauch mit der Schärpe vorgestreckt, als breitete er die Nationalfarben über seine Niederlage. So mussten sie hindurch zwischen dem Kriegerverein, der Eichenkränze um die Zylinderhüte unterhalb der Militärtribüne stand, an seiner Spitze Kühnchen als Landwehrleutnant und den Ehrenjungfrauen drüben, weiß mit schwarz-weiß-roten Schärpen und befehligt von Pastor Zillig im Talar. Nun sie aber anlangten, wer saß in der Haltung einer Königin auf Gustes Stuhl? Man war starr. Gretchen Zillig. Hier fühlte Diederich sich denn doch bemüßigt, seinerseits ein Machtwort zu sprechen. »Die Dame hat sich geirrt. Der Platz ist nicht für die Dame«, sagte er keineswegs zu Gretchen Zillig, die er für ebenso fremd wie zweideutig zu halten schien, sondern zu dem Aufsichtsbeamten. Und hätten ihm auch nicht die menschlichen Laute ringsum Recht gegeben, Diederich stand hier für die stummen Gewalten von Ordnung, Sitte und Gesetz. Eher wäre die Tribüne eingestürzt, als dass Gretchen Zillig auf ihr verblieb. Dennoch geschah das Außerordentliche, dass der Beamte unter Gretchens ironischem Lächeln die Achseln zuckte. Und selbst der Schutzmann, den Diederich anrief, gab nur einen weiteren unbegreiflichen Stützpunkt ab für den Übergriff der Unmoral. Diederich, betäubt vor einer Welt, deren Betrieb gestört schien, ließ es geschehen, dass Guste abgeschoben ward nach einer Sitzreihe ganz oben, wobei sie mit Gretchen Zillig einige die Gegensätze betonende Worte wechselte. Der Meinungsaustausch griff schon auf Unbeteiligte über und drohte auszuarten. Da schmetterte Musik los. Der Einzugsmarsch der Gäste auf der Wartburg, und wirklich bezogen sie das offizielle Zelt, voran Vulko, unverkennbar trotz seiner roten Husarenuniform, zwischen einem Herrn in Frack und Ordensstern und einem hohen General. War es möglich? Noch zwei hohe Generale und ihre Adjutanten. Uniformen in allen Farben, Sternenblitzen und ein Wuchs. Der ist der Gelbe, der Lange, forschte Guste innig. Ist das ein schöner Mann? Wollen Sie mich gefälligst nicht treten, verlangte Dietrich, denn auch sein Nachbar war aufgesprungen. Alle verrenkten sich, fieberten und schwelgten. Sieh sie dir an, Guste. Emmy ist eine Gans, dass sie nicht mitwollte. Das ist das einzige erstklassige Theater. Es ist das höchste. Da kann man nichts machen. Aber der mit den gelben Aufschlägen, schwärmte Guste, der Schlanke, der muss ein echter Aristokrat sein, das sehe ich gleich. Dietrich lachte wollüstig. Da ist überhaupt keiner dabei, der nicht ein echter Aristokrat ist. Darauf kannst du Gift nehmen. Wenn ich dir sage, ein Flügeladjutant seiner Majestät ist hier, der Gelbe, persönlich hier. Man suchte sich zurecht. Der Flügeladjutant, 2 Divisionsgenerale, Donnerwetter. Und die schneidige Anmut der Begrüßungen. Sogar der Bürgermeister Dr. Scheffelweis ward aus seinem bescheidenen Hintergrund gezogen und durfte in seiner Train-Reserveleutnantsuniform stramm stehen vor seinen hohen Vorgesetzten. Herr von Quitzin als Ulan besichtigte durch sein Monokel den Grund und Boden der Veranstaltung, der vorübergehend ihm selbst gehört hatte. Vulko aber, der rote Husar, brachte die volle Bedeutung eines Regierungspräsidenten erst jetzt zur Geltung, wo er salutierend das gewaltige, von Schnüren umrahmte Profil seiner unteren Körperteile hervorkehrte. »Das sind die Säulen unserer Macht«, rief Dietrich in die wuchtigen Klänge des Einzugsmarsches. »Solange wir solche Herren haben, werden wir der Schrecken der ganzen Welt sein.« Und voll überwältigenden Dranges, in der Meinung, seine Stunde sei da, stürzte er hinunter nach dem Rednerpodium. Aber der Schutzmann, der es bewachte, trat ihm entgegen. »Nee, nee, Sie kommen noch nicht dran«, sagte der Schutzmann. Jäh in seinem Schwunge gehemmt, stieß Dietrich gegen einen Aufsichtsbeamten, der ihm nachgesetzt hatte. Derselbe wie vorhin, ein Magistratsdiener, der ihm versicherte, er wisse wohl, der Platz der Dame mit den gelben Haaren gehöre dem Herrn Stadtverordneten, aber auf höheren Befehl hat ihn die Dame gekriegt. Das Weitere verriet der Mann in ersterbendem Flüsterton. Und Dietrich entließ ihn mit einer Bewegung, die sagte, dann allerdings. Der Flügeladjutant seiner Majestät, dann allerdings. Dietrich überlegte, ob es nicht geboten sei, umzukehren und Käthchen Zillig öffentlich seine Huldigung zu entbieten. Er kam nicht mehr dazu. Oberst von Hafke kommandierte der Fahnenkompanie, rührt euch! Und auch Kühnchen ließ seine Krieger sich rühren. Hinter dem Festzelt intonierte die Regimentsmusik, wir treten zum Beten. Dies geschah, sowohl von Seiten der Ehrenjungfrauen wie des Kriegervereins. Kühnchen in seiner historischen Landwehruniform, die außer vom Eisernen Kreuz von einem ruhmreichen Flicken geziert ward, denn hier war eine französische Kugel hindurchgegangen, traf inmitten des Geländes auf Pastor Zillig in seinem Talar. Auch die Fahnenkompanie fand sich ein und man gab unter dem Vortritt Zilligs dem alten Alliierten die Ehre. Auf der Ziviltribüne ward das Publikum von den Beamten gehalten, sich zu erheben. Die Herren Offiziere taten es von selbst. Überdies stimmte die Kapelle ein feste Burg an. Zillig schien trotzdem noch irgendetwas vorzuhaben, aber der Oberpräsident, offenbar in der Annahme, dass der alte Alliierte nun genug habe, ließ sich gelblichen Gesichts auf seinen Sessel nieder. Rechts von ihm der blühende Flügeladjutant, links die Divisionsgenerale. Als die ganze Versammlung im offiziellen Zelt nach den ihr innewohnenden Gesetzen gruppiert war, sah man den Regierungspräsidenten von Vulko einen Wink erteilen, infolgedessen ein Schutzmann sich in Bewegung setzte. Er begab sich zu seinem Kollegen, der das Rednerpult bewachte, worauf dieser das Wort an Dietrich richtete. »Na, nun kommen Sie mal ran«, sagte der Schutzmann. Dietrich gab Acht, dass er beim Hinaufsteigen nicht stolperte. Denn die Beine waren ihm plötzlich weich geworden, auch sah er verschwommen. Nach einigem Schnaufen unterschied er im kahlen Umkreis ein Bäumchen, das keine Blätter hatte, aber mit schwarz-weiß-roten Blüten aus Papier übersät war. Der Anblick des Bäumchens gab ihm Gedächtnis und Kraft zurück. Er begann. »Eure Exzellenzen, höchste, hohe und geehrte Herren, 100 Jahre sind es, dass der große Kaiser, dessen Denkmal der Enthüllung hart durch den Vertreter seiner Majestät uns und dem Vaterlande geschenkt ward. Gleichzeitig aber, das macht diese Stunde noch bedeutsamer, ist fast ein Jahrzehnt vergangen, seit sein großer Enkel den Thron bestiegen hat. Wie sollten wir da nicht vor allem auf die große Zeit, die wir selbst miterleben durften, einen stolzen und dankbaren Rückblick werfen? Diederich warf ihn. Er feierte abwechselnd den beispiellosen Aufschwung der Wirtschaft und des nationalen Gedankens. Längere Zeit verweilte er beim Ozean. Der Ozean ist unentbehrlich für Deutschlands Größe. Der Ozean beweist uns, dass auf ihm und jenseits von ihm ohne Deutschland und ohne den deutschen Kaiser keine Entscheidung mehr fallen darf. Denn das Weltgeschäft ist heute das Hauptgeschäft. Aber nicht nur vom geschäftlichen Standpunkt, noch mehr geistig und sittlich war der Aufschwung ein beispielloser zu nennen. Wie sah es denn früher aus mit uns? Diederich entwarf ein wenig schmeichelhaftes Bild des älteren Geschlechts, das durch eine einseitige humanitäre Bildung zu zuchtlosen Anschauungen verführt, in nationaler Hinsicht noch keinen Comment gehabt hatte. Wenn das jetzt gründlich anders geworden war, wenn wir im berechtigten Selbstgefühl, das tüchtigste Volk Europas und der Welt zu sein, von Nörglern und Elenden abgesehen, nur noch eine einzige nationale Partei bildeten, wem verdankten wir es? Allein seiner Majestät, antwortete Diederich. Er hat den Bürger aus dem Schlummer gerüttelt. Sein erhabenes Beispiel hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Wobei Diederich sich auf die Brust schlug. Seine Persönlichkeit, seine einzige unvergleichliche Persönlichkeit ist stark genug, dass wir allesamt uns efeuartig an ihr emporranken dürfen, rief er aus, obwohl es nicht in seinem Entwurf stand. Was seine Majestät der Kaiser zum Wohle des deutschen Volkes beschließt, dabei wollen wir ihm jubelnd behilflich sein, ob wir nun edel sind oder unfrei. Auch der einfache Mann aus der Werkstatt ist willkommen, fügte er wieder aus dem Stegreif hinzu, jäh inspiriert durch den Geruch des schwitzenden Volkes hinter dem Militärkordon. Denn der Wind, der aufkam, trug ihn her. In staunender Weise ertüchtigt, voll hoher sittlicher Kraft zu positiver Betätigung und in unserer blanken Wehr der Schrecken aller Feinde, die uns neidisch umdrohen, so sind wir die Elite unter den Nationen und bezeichnen eine zum ersten Male erreichte Höhe germanischer Herrenkultur, die bestimmt niemals und von niemandem, er sei wer er sei, wird überboten werden können. Hier sah man den Oberpräsidenten mit dem Kopf nicken. Indes der Flügeladjutant die Hände gegeneinander bewegte, da brachen die Tribünen in Beifall aus. Bei den Zivilisten wehten Taschentücher, Guste ließ es im Winde flattern und trotz der Unstimmigkeit von vorhin auch Gätchen Zillig. Diederich, im Herzen leicht wie die wehenden Taschentücher, nahm seinen hohen Flug wieder auf. Eine solche, nie dagewesene Blüte aber erreicht ein Herrenvolk nicht mit einem schlaffen, faulen Frieden, nein, sondern unser alter Alliierter hat es für notwendig gehalten, das deutsche Gold im Feuer zu bewähren. Durch den Schmelzofen von Jena und Tilsit haben wir hindurchgemusst. Und schließlich ist es uns doch gelungen, siegreich überall unsere Fahnen aufzupflanzen und auf dem Schlachtfelde die deutsche Kaiserkrone zu schmieden. Und er erinnerte an das prüfungsreiche Leben Wilhelms des Großen, woraus wir, wie Diederich feststellte, erkannten, dass der Weltenschöpfer das Volk im Auge behält, das er sich erwählt hat und sich auch das entsprechende Instrument baut. Der große Kaiser seinerseits hatte sich hierüber niemals Irrtümern hingegeben. Dies ward besonders deutlich in dem großen historischen Augenblick, wo er als König von Gottes Gnaden das Zepter in der einen und das Reichsschwert in der anderen Hand nur Gott die Ehre gab und von ihm die Krone nahm. In erhabenem Pflichtgefühl hatte er es weit von sich gewesen, dem Volke die Ehre zu geben und vom Volk die Krone zu nehmen. Und nicht zurückgeschreckt war er vor der furchtbaren Verantwortung gegenüber Gott allein, von der kein Minister, kein Parlament ihn hatte entbinden können. Diederichs Stimme bebte ergriffen. Dies erkennt das Volk denn auch an, indem es die Persönlichkeit des dahingegangenen Kaisers geradezu vergöttert. Hat er doch Erfolg gehabt. Und wo Erfolg ist, da ist Gott. Im Mittelalter wäre Wilhelm der Große heilig gesprochen worden. Heute setzen wir ihm ein erstklassiges Denkmal. Wieder nickte der Oberpräsident und löste damit wieder ungestüme Zustimmung aus. Die Sonne war fort, es wehte kälter. Und als er angeregt durch den verdüsterten Himmel, ging Diederich zu einer tiefernsten Frage über. Wer hat sich ihm nun in den Weg gestellt vor seinem hohen Ziel? Wer war der Feind des großen Kaisers und seines kaisertreuen Volkes? Der von ihm glücklich zerschmetterte Napoleon hatte seine Krone nicht von Gott, sondern vom Volk. Daher, das gibt dem Richterspruch der Geschichte erst seinen ewigen, überwältigenden Sinn. Hier unternahm Diederich es, zu malen, wie es in dem demokratisch verseuchten, daher von Gott verlassenen Reich Napoleons III. Ausgesehen habe. Der in leere Religiosität versteckte, krasse Materialismus hatte den unbedenklichsten Geschäftssinn großgezogen. Missachtung des Geistes schloss ihr natürliches Bündnis mit niederer Genussgier. Der Nerv der Öffentlichkeit war Reklamesucht und jeden Augenblick schlug sie um in Verfolgungssucht. Im Äußeren nur auf das Prestige gestellt, im Innern nur auf die Polizei, ohne andern Glauben als die Gewalt, trachtete man nach nichts als nach Theaterwirkung. Trieb ruhmredigen Pomp mit der vergangenen Heldenepoche und der einzige Gipfel, den man wirklich erreichte, war der des Chauvinismus. Von all dem wissen wir nichts, rief Diederich und reckte die Hand gegen den Zeugen dort oben. Darum kann es mit uns nie und nimmer das Ende mit Schrecken nehmen, das dem Kaiserreich unseres Erbfeindes vorbehalten war. An dieser Stelle blitzte es. Zwischen dem Militärkordon und der Brandmauer in der Gegend, wo das Volk zu vermuten war, durchzuckte es grell die schwarze Wolke und ein Donnerschlag folgte, der entschieden zu weit ging. Die Herren im offiziellen Zelt bekamen missbilligende Mienen und der Oberpräsident hatte gezuckt. Auf der Offizierstribüne litt selbstverständlich die Haltung nicht im geringsten. Beim Zivil machte sich immerhin eine gewisse Unruhe merklich. Diederich brachte das Gekreisch zum Verstummen, denn er rief gleichfalls donnernd, »Unser alter Alliierter bezeugt es! Wir sind nicht so, wir sind ernst, treu und wahr. Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun. Wer von uns hätte je aus seiner Gesinnung ein Geschäft gemacht? Wo gar wären die bestechlichen Beamten? Biederkeit des Mannes eint hier sich weiblicher Reine, denn das Weibliche zieht uns hinan. Nicht ist es uns ein Werkzeug unedlen Vergnügens. Das strahlende Bild echt deutschen Wesens aber erhebt sich auf dem Boden des Christentums. Und das ist der einzig richtige Boden, denn jede heidnische Kultur, mag sie noch so schön und herrlich sein, wird bei der ersten Katastrophe erliegen. Und die Seele deutschen Wesens ist die Verehrung der Macht, der überlieferten und von Gott geweihten Macht, gegen die man nichts machen kann. Darum sollen wir nach wie vor die höchste Pflicht in der Verteidigung des Vaterlandes sehen, die höchste Ehre im Rock des Königs und die höchste Arbeit im Waffenhandwerk. Der Donner grollte, wenn auch eingeschüchtert, wie es schien, durch Diederichs immer gewaltigere Stimme. Dagegen fielen Tropfen, die man einzeln hörte, so schwer waren sie. »Aus dem Lande des Erbfeindes«, schrie Diederich, »wälzt sich immer wieder die Schlammflut der Demokratie her, und nur deutsche Mannhaftigkeit und deutscher Idealismus sind der Damm, der sich ihr entgegenstellt. Die vaterlandslosen Feinde der göttlichen Weltordnung aber, die unsere staatliche Ordnung untergraben wollen, die sind auszurotten bis auf den letzten Stumpf, damit...« wenn wir dereinst zum himmlischen Appell berufen werden, dass dann ein jeder mit gutem Gewissen vor seinen Gott und seinen alten Kaiser treten kann. Und wenn er gefragt wird, ob er aus ganzem Herzen für des Reiches Wohl mitgearbeitet habe, er an seine Brust schlagen und offen sagen darf. Ja! Wobei Diederich sich einen solchen Schlag auf die Brust versetzte, dass ihm die Luft ausblieb. Die notgedrungene Pause, die er eintreten ließ, benutzte die Ziviltribüne, um durch Unruhe zu bekunden, dass sie seine Rede für beendet halte. Denn das Gewitter stand jetzt genau über den Köpfen der Festversammlung und im schwefelgelben Licht einzeln, langsam und als warnten sie, klopften immerfort diese eigroßen Regentropfen. Diederich hatte wieder Luft. »Wenn jetzt die Hülle fällt«, begann er mit neuem Schwung, »wenn zum Gruß die Fahnen und Standarten sich neigen, die Degen sich senken und Bajonette im Präsentiergriff blitzen«, da krachte es im Himmel so ungeheuerlich, dass Diederich sich duckte und, bevor er es sich versah, unter seinem Pult hockte. Zum Glück kam er wieder hervor, ohne dass sein Verschwinden bemerkt worden wäre, denn allen war es ähnlich ergangen. Kaum dass noch jemand hörte, wie Diederich seine Exzellenz den Herrn Oberpräsidenten bat, er möge geruhen zu befehlen, dass die Hülle falle. Immerhin trat der Oberpräsident vor das offizielle Zelt hinaus. Er war gelber, als es seiner Natur war. Das Funkeln seines Sterns war erloschen und er sagte schwach: »Namen seiner Majestät befehle ich, die Hülle falle.« Worauf sie fiel. Auch ertönte die Wacht am Rhein. Und der Anblick Wilhelms des Großen, wie er durch die Luft ritt, in der Haltung eines Familienvaters, aber umringt von allen Furchtbarkeiten der Macht, stellte die Untertanen noch einmal gegen die Drohungen von oben. Das Kaiserhoch des Oberpräsidenten fand lebhaften Widerhall. Freilich, die Klänge von Heilde im Siegerkranz gaben seiner Exzellenz das Zeichen, dass sie sich nun bis an den Fuß des Denkmals zu begeben, es zu besichtigen und den Schöpfer, der schon wartete, durch eine Anrede auszuzeichnen hatten. Jeder begriff es, dass der hohe Herr zweifelnd den Blick zum Himmel richtete, aber, wie nicht anders zu erwarten stand, siegte sein Pflichtgefühl und siegte umso glänzender, als er der einzige Herr im Frack war unter so vielen tapferen Militärs. Er wagte sich kühn hinaus, hin ging er unter den großen, langsamen Tropfen und mit ihm Ulanen, Kürassiere, Husaren und Train. Schon war die Inschrift »Wilhelm der Große« zur Kenntnis genommen worden, der Schöpfer, durch eine Anrede ausgezeichnet, bekam seinen Orden und gerade sollte auch der geistige Schöpfer Häßling vorgestellt und geschmückt werden, da platzte der Himmel. Er platzte ganz und auf einmal mit einer Heftigkeit, die einem lange verhaltenen Ausbruch glich. Bevor noch die Herren sich umgedreht hatten, standen sie im Wasser bis an die Knöchel. Seiner Exzellenz lief es aus Ärmeln und Hosen. Die Tribünen verschwanden hinter Stürzen Wassers. Wie auf fernwogende Meere erkannte man, dass die Zeltdächer sich gesenkt hatten unter der Wucht des Wolkenbruches. In ihren nassen Umschlingungen wälzten links und rechts sich schreiende Massen. Die Herren Offiziere machten gegen die Elemente von der blanken Waffe Gebrauch. Durch Schnitte in das Segeltuch bahnten sie sich den Ausweg. Das Zivil gelangte nur als graue Wickelschlange hinab, die mit wilden Zuckungen im überschwemmten Gelände badete. Unter solchen Umständen sah der Oberpräsident es ein, dass der weitere Verlauf des Festprogramms aus Zweckmäßigkeitsgründen zu unterbleiben habe. Blitzumlodert und wasserspritzend wie ein Springbrunnen trat er einen beschleunigten Rückzug an. Und ihm nach der Flügeladjutant, die beiden Divisionsgenerale, Dragoner, Husaren, Ulanen und Drang. Unterwegs erinnerten seine Exzellenz sich des noch immer an ihrem Finger hängenden Ordens für den geistigen Schöpfer und pflichttreu bis zum Äußersten, aber bestrebt, jeden Aufenthalt zu vermeiden, händigten sie ihn laufend und wasserspritzend dem Präsidenten von Vulko aus. Vulko seinerseits begegnete einem Schutzmann, der den Ereignissen noch standhielt, und betraute ihn mit der Übergabe der allerhöchsten Auszeichnung, worauf der Schutzmann durch Sturm und Grausen irrte auf der Suche nach Diederich. Schließlich fand er ihn unter dem Rednerpult, im Wasser hockend. »Da haben Sie einen Wilhelmsorden«, sagte der Schutzmann. Und machte, dass er weiterkam. Denn gerade schlug ein Blitz ein, so nah, als sollte er die Verleihung des Ordens verhindern. Diederich hatte nur geseufzt. Als er es endlich unternahm, mit einer Gesichtshälfte auf die Erde zu spähen, war der Umsturz auf ihr noch immer im Wachsen. Drüben die große schwarze Brandmauer klaffte und ging daran, umzufallen, samt dem Haus dahinter. Über einen Knäuel von Geschöpfen in jagendem Geisterlicht, schwefelgelb und blau, bäumten sich die Pferde der Paradekutschen und nahmen Reißaus. Glücklich das nicht privilegierte Volk, das draußen und über alle Berge war. Die Besitzenden und Gebildeten dagegen waren in der Lage, dass sie auf ihren Köpfen schon die fliegenden Trümmer des Umsturzes fühlten, samt dem Feuer von oben. Kein Wunder, wenn die Umstände ihr Verhalten bestimmten, und manche Damen in nicht gourmandmäßiger Weise vom Ausgang zurückgestoßen, schlank weg übereinander rollten. Nur ihrer Tapferkeit vertrauend, machten die Herren Offiziere gegen jeden, der sich ihnen entgegenstellte, von ihren Machtmitteln Gebrauch. in des Fahnentücher losgerissen im Sturm von den Überresten der Tribünen und des offiziellen Zeltes, schwarz-weiß-rot durch die Luft sausten, den Kämpfern um die Ohren. Dazu, hoffnungslos, wie die Dinge standen, spielte die Regimentsmusik immer weiter Heil dir im Siegerkranz, spielte selbst nach der Durchbrechung des Militärkordons und der Weltordnung, spielte wie auf einem untergehenden Schiff dem Entsetzen auf und der Auflösung. Ein neuer Anlauf des Orkans warf auch sie auseinander. Und Diederich, die Augen zugedrückt und schwindelnd des Endes von allem gewärtig, tauchte zurück in die kühle Tiefe seines Rednerpultes, das er umklammerte wie das Letzte auf Erden. Sein Abschiedsblick aber hatte umfasst, was über alle Begriffe war. Das Gehege, das schwarz-weiß-rot behangene rund um den Volkspark, zusammengebrochen, niedergelegt durch das Gewicht der auf ihm lastenden und dann dies drunter und drüber, dies umeinanderkugeln, sich aufhäufen und abrutschen, dies Kopfstehen und dem anderen sich ins Gesicht setzen und dies gefegt werden von den Peitschen der Höhe unter Strömen Feuers, diesen Kehraus wie der einer betrunkenen Maskerade, Kehraus von edel und unfrei, vornehmstem Rock und aus dem Schlummer erwachtem Bürger, einzigen Säulen, gottgesandten Männern, idealen Gütern, Husaren, Ulanen, Dragonern und Trin. Aber die apokalyptischen Reiter flogen weiter. Diederich merkte es. Sie hat nur ein Manöver abgehalten für den jüngsten Tag. Der Ernstfall war es nicht. Unter Vorbehalt verließ er seine Zuflucht und stellte fest, dass es nur noch goss und dass Kaiser Wilhelm der Große noch da war, mit allem Zubehör der Macht. Diederich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das Denkmal sei zerschmettert und weggeschwommen. Der Festplatz freilich sah aus wie eine wüste Erinnerung. Keine Seele belebte seine Trümmer. Doch, da hinten bewegte sich eine. Sie trug sogar Ulanenuniform. Herr von Quitzin, der das eingestürzte Haus besichtigte. Dem Blitz erlegen, rauchte es hinter den Resten seiner großen schwarzen Brandmauer und in der Flucht aller hatte nur Herr von Quitzin standgehalten. Denn ihn stärkte ein Gedanke. Diederich sah ihm ins Herz. »Das Haus«, dachte Herr von Quitzin, »hätten wir auch noch loswerden sollen an das Back. Aber nicht zu machen gewesen. Haben es mit aller Gewalt nicht durchgedrückt. Na, nun kriege ich die Versicherung. Es gibt einen Gott.« Und dann ging er der Feuerwehr entgegen, die zum Glück nicht mehr wesentlich eingreifen konnte in das Geschäft. Auch Diederich, durch das Beispiel ermutigt, machte sich auf den Weg. Er hatte seinen Hut verloren, am Boden seiner Schuhe schlenkerte Wasser und in der rückwärtigen Erweiterung der Beinkleider trug er eine Pfütze mit sich herum. Da ein Wagen nicht erreichbar schien, beschloss er, die innere Stadt zu durchqueren. Die Winkel der alten Straßen fingen den Wind ab, ihm ward es wärmer. »Von einem Katarrh ist nicht die Rede. Guste soll mir aber doch einen Wickel um den Bauch machen, wenn sie nur gefälligst keine Influenza ins Haus schleppt.« Nach dieser Sorge erinnerte er sich seines Ordens. »Herr Wilhelms Orden, Stiftung seiner Majestät, wird nur verliehen für hervorragende Verdienste um die Wohlfahrt und Veredelung des Volkes. Den haben wir«, sagte Diederich laut in der leeren Gasse, »und wenn es Dynamit regnet.« Der Umsturz der Macht von Seiten der Natur war ein Versuch mit unzulänglichen Mitteln gewesen. Diederich zeigte dem Himmel seinen Wilhelmsorden und sagte »Edge«, worauf er ihn sich ansteckte, neben den Kronenorden vierter Klasse. In der Fleischhauer Grube hielten mehrere Fuhrwerke. Merkwürdig, vor dem Haus des alten Buck. Eins war noch dazu ein Landwagen. Sollte etwa. Diederich spähte in das Haus. Die gläserne Flurtür stand außerordentlicherweise offen, so als würde jemand erwartet, der selten kam. Feierlich still die weite Diele, nur, wie er an der Küche vorbeischlich, ein Wimmern. Die alte Magd mit dem Gesicht auf den Armen. Also ist es soweit. Und plötzlich war Diederich von einem Schauer angerührt. Er blieb stehen, bereit, den Rückzug anzutreten. Dabei habe ich nichts zu tun. Doch, dabei habe ich zu tun. denn hier ist jedes Stück mein. Ich habe die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Sie mir nachher nichts vortragen. Aber nicht nur dies drängte ihn vorwärts. Schwierigeres und Tieferes kündigte sich an mit Schnaufen und Bauchklemmen. Gehaltenen Schrittes erstieg er die flachen alten Stufen und dachte, Respekt vor einem tapferen Feind, wenn er das Feld der Ehre deckt. Gott hat gerichtet, ja, ja, so geht es. Keiner kann sagen, ob er nicht eines Tages, na, hören Sie, es gibt denn doch Unterschiede. Eine Sache ist gut oder nicht gut. Und für den Ruhm der guten Sache soll man nichts versäumen. Unser alter Kaiser hat sich wahrscheinlich auch zusammennehmen müssen, als er nach Wilhelmshöhe zu dem gänzlich erledigten Napoleon ging. Hier war er schon im Zwischengeschoss und betrat vorsichtig den langen Gang, an dessen Ende die Tür offen, auch hier wieder offen stand. Sich gegen die Wand drücken und einen Blick hinein. Ein Bett. Mit dem Fuß hergewendet, darin lehnte an gehäuften Kissen der alte Buck und schien nicht bei sich. Kein Laut. War er denn allein? Behutsam auf die Gegenseite. Nun sah man die verhängten Fenster und davor im Halbkreis die Familie. Dem Bett zunächst Judith Lauer, ganz starr, dann Wolfgang mit einem Gesicht, das niemand erwartet hätte. Zwischen den Fenstern die zusammengedrängte Herde der fünf Töchter, neben dem bankerotten Vater, der nicht einmal mehr elegant war, weiterhin der verbauerte Sohn mit seiner stumpf blickenden Frau und endlich Lauer, der gesessen hatte. Mit gutem Grund hielten alle sich so still. Zu dieser Stunde verloren sie die letzte Aussicht, noch einmal mitzureden. Sie waren oben aufgewesen und hatten sich in Sicherheit gewiegt, solange der Alte standhielt. Er war gefallen und sie mit. Er verschwand und sie alle mit. Er hatte immer nur auf Flugsand gestanden, da er nicht auf der Macht stand. Nichtige Ziele, die fortführten von der Macht. Fruchtlos der Geist, denn nichts hinterließ er als Verfall. Verblendung jeder Ehrgeiz, der nicht Fäuste hatte und Geld in den Fäusten. Woher aber dies Gesicht, das Wolfgang hatte? Es sah nicht aus wie Trauer, obwohl Tränen aus seinen dort hinüber verlangenden Augen fielen. Es sah aus wie Neid, gramvoller Neid. Was hatten die anderen? Judith Lauer, deren Brauen sich dunkel zusammenzogen, ihr Mann, der aufseufzte, und die Frau des Ältesten sogar faltete vor dem Gesicht ihrer Arbeiterinnenhände. Widrig, in entschlossener Haltung, stellte sich mitten vor die Tür. Es war dunkel im Gang. Die da sahen nicht und mochten sie. Aber der Alte, sein Gesicht war genau hierher gerichtet, und wo es hinsah, ahnte man dennoch mehr, als hier war. Erscheinungen, die niemand ihm verstellen konnte. Ihren Widerschein in seinen überraschten Augen öffnete er auf dem Kissen langsam die Arme, versuchte sie zu heben, hob, bewegte sie, winkend und empfangend. Wen doch? Wie viele wohl mit so langem Winken und Empfangen? Ein ganzes Volk, sollte man glauben. Und welchen Wesens, dass es durch sein Kommen dies geisterhafte Glück hervorrief in den Zügen des alten Buck. Da erschrak er, als sei er einem Fremden begegnet, der Grauen mitbrachte. Erschrak und rang nach Atem. Diederich, ihm gegenüber, machte sich noch strammer, wölbte die schwarz-weiß-rote Schärpe, streckte die Orden vor. Und für alle Fälle blitzte er. Der Alte ließ auf einmal den Kopf fallen. Tief vornüber fiel er ganz wie gebrochen. Die Seinen schrien auf. Vom Entsetzen gedämpft, rief die Frau des Ältesten, »Er hat etwas gesehen. Er hat den Teufel gesehen.« Judith Lauer stand langsam auf und schloss die Tür. Diederich war schon entwichen. Heinrich Mann, Der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks von 1991. Technische Überarbeitung